Deutschlandradio Kultur. Aus den Archiven. Er gilt noch immer, mehr als 40 Jahre nach seinem Tod, unter den Musikexperten als einer der wichtigsten Gitarristen der Rockmusik: Jimi Hendrix. Ein Auszug aus seinem Song The Wind Cries Mary, der der heutigen Sendung ihren Titel gab. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Margarete Wohlan. In unserer Archivsendung heute geht es um das Leben und die Musik von Jimi Hendrix, der am 18. September 1970 in London starb. 10 Jahre nach dessen Tod begab sich Olaf Leitner auf Spurensuche im Leben der Musikerlegende. Entstanden ist ein kaleidoskopartiges Feature, das auch die Mittel des Hörspiels nutzt. Hendrix' Musik umrahmt hier sein Leben und führt im letzten Drittel der Sendung sogar irgendwie über seinen Tod hinaus. Nun also Mary schrie der Wind von Olaf Leitner, gesendet im Rias am 21. August 1980. Y'all pass me that bottle. And I'll sing y'all a real song. Well, I'm looking through Harlem. My stomach squealed just a little more. A stagecoach full of feathers and footprints pulls up to my soapbox door. Now a lady with a pearl-handled necktie tied to the driver's fence breathes in my face, bourbon and coke possess words. Just an accident. You know how I felt. So before I could ask, was it the east or west side? My feet, they howled and came. The wheels of a bandwagon cut very deep, but not as deep in my mind as rain. And as they pulled away, I could see her words stagger and fall on my muddy tent. Well, I picked them up, brushed them off to see what they said, and you wouldn't believe. Come around to my room with a tooth in the middle. I bring along a bottle and a present. And sometimes it's not so easy, especially when your only friend talks, sees, looks, and feels like you. Just the same as him. Gets very lonely out this road, baby. Yeah. Got more to say. Well, I'm riding through L.A. on a bicycle built for fools. And I seen one of my old buddies. I say, well, some people look like a coin box. He say, look like you ain't got no coins to spare. And I lay back and I thought to myself. And I said this. I just picked up my pride from underneath the payphone and combed this breath right out of my head. And sometimes it's not so easy, especially when your only friend talks, looks and feels like you. You do just the same as him. Well, I just got out of a Scandinavian jail, and I'm on my way straight home to you. But I feel so dizzy, I take a quick look in the mirror to make sure my friend's here with me too. And you know good and well I don't drink coffee. My cup full of sand and the frozen tea leaves on the bottom, cherry lipstick around the broken edge, and my coat that you let your dog lay by the firearm, and your cat, he attacks me from the spillbox bed. And I thought you were my friend too, comes online before you. I'm finding out that it's not so easy, especially when your only friend talks, looks, sees, and feels like you. And you do the same, just like him. Das Einzige, was ich über ihn sagen kann, ist, dass er in seine Musik vernarrt war. Sie war das Einzige, das ihn interessierte. Er hielt in der Szene bis morgens um 6 durch, machte mit den Leuten seine Sessions. Er sprach eigentlich kaum von was anderem. Er hing in den Clubs herum, um dann wieder ins Studio zu flitzen und zu üben. Zu probieren, spielen, üben. Bis morgens um 11 Uhr. Und dann fiel er irgendwann ins Bett, völlig geschafft. Hendrix war, mal abgesehen von Bob Dylan, der Musiker, der auch von seinen Kollegen am meisten bewundert wurde. Er war ganz schön extrem, mein Lieber. So richtig. Tag und Nacht. Schizophren, echt. Hier freundlich, nervös, übersensibel und woanders dann wild, brutal und irrsinnig aggressiv. Mit seinem Leben ging er um wie mit seiner Gitarre. Und er ist gestorben, wie er es wollte. So cool und unauffällig, wie er angekommen war. Noel Redding, ja, das war ich. Beruf, Bassgitarre bei Hendrix. Es war Wahnsinn mit der Gruppe. Mit 22 konnte ich mir einen Rolls Royce leisten. 4 Jahre auf Achse mit der Experience, das war so wie 10 Jahre normales Leben. Aber am Ende blieb mir nur eine Steuerrechnung über 97.000 Pfund. Da fing ich an zu saufen. Wir hatten damals zu schnell Erfolg. Heute weiß ich das. Das hat uns geschafft. Was mosert ihr über die alten Leute, die von der Kaiserzeit träumen, von 1871 oder von Queen Victoria? Ihr träumt schon in der Jugend, den Traum eurer Jugend. Dann dachte ich nach, dachte in die Zukunft. Dachte daran, dass die Ära der Musik, die bei den Beatles anfing, zu Ende geht. Was Neues musste her, aber ich, Jimmy, ich werde da sein. Jimmy Hendrix, ein amerikanischer Traum hat sich erfüllt. Der unaufhaltsame Aufstieg des Negerjungen James Marshall Hendrix aus Seattle zum Weltstar. So etwas druckt sich immer gut, der amerikanische Traum. Aber die Rockefellers haben alles auf eine Karte gesetzt für den Erfolg, nur nicht sich selbst. Da war Jimmy einen Schritt weiter. Remember Monterey. Jimmy setzte die Welt in Feuer. Aber verbrannt ist nur er. Er war maßlos. Er tat alles bis zum totalen Zusammenbruch. Er war nicht dazu erzogen worden, reich zu sein. Wie konnte ein Gärtner, der im Winter keinen Rasen zum Schneiden hat und keine Hecke zum Stutzen, wie konnte der seinen Sohn beibringen, die Summe von $100,000 zu begreifen? James Marshall Hendrix, geboren am, die Angaben schwanken, 27. November 1942 in Seattle, Washington. Vater Landschaftsgärtner. Die Großmutter mütterlicherseits war Indianerin vom Stamm der Cherokee. James Marshall, Jimi Hendrix, damals noch mit Doppel-M und Y, wuchs in einer überwiegend von Weißen bewohnten Umgebung auf. Verließ die Garfield High School mit 16. Einerseits, weil er Geld verdienen wollte, andererseits... Ich hatte eine Lehrerin, irre Typ, sehr sexy. Und als sie sah, dass ich mit einem weißen Mädchen aus meiner Klasse Händchen hielt, sagte sie, das Klassenzimmer ist nicht dazu da, amoröse Ouvertüren vorzubereiten. Da sagte ich zu der, hey, was ist los, sind Sie eifersüchtig? Da haben sie mich von der Schule geschmissen. Jimmys Vater und Mutter waren sich nicht gerade ähnlich. Der Vater war sehr religiös und hielt auf gutes Benehmen. Die Mutter aber wollte immer ihren Spaß haben, wie Jimmy erzählte. Sie wollte sich flott anziehen und sie soff. Sie gab nicht auf sich Acht und als sie starb, war Jimmy gerade 10. Er hatte sie sehr gemocht. Wie fast alle farbigen Musiker hatte er seine ersten musikalischen Erfahrungen beim sonntäglichen Kirchgang. Der Chor in jener Baptistenkirche in Seattle vermittelte ihm erste Gefühle von ekstatischer Trance. Dann haben sie mich aus der Kirche rausgeworfen. 8 war ich da. Sie sagten, ich sei nicht fein genug angezogen. Kapierst du sowas? Ich war ziemlich down, als ich mich davon machte. Der Pfarrer hat aus der Geschichte eine Riesenszene gemacht, hat sich unheimlich aufgeblasen. Und ich habe mir geschworen, in die Kirche gehst du nie wieder. Pointe gefällig? Er kam doch dorthin zurück, als man ihn Jahre später von jener Kirche aus zu Grabe trug. Wir mussten unseren Fallschirm immer allein zusammenfalten. Falls das Ding mal wirklich nicht aufging, konnten wir uns nur bei uns selber beschweren. Jimmy hatte keine Lust, sich beim Heer die Hacken abzulatschen. Und so suchte er sich selber einen Platz als Freiwilliger. 17 war er erst und Papa musste unterschreiben. 26 Mal ist er gesprungen als Fallschirmjäger. Dann stauchte er sich den Rücken, verknackste sich die Fußgelenke. Und die Armee hatte einen Helden weniger. Während er zur Erde hinabstürzte, die Luft in seinen Ohren heulte, faszinierte ihn das Erlebnis absoluter Einsamkeit. Wir sehen ihn dann einsam die Landstraße dahinziehen. Nur die Gitarre bei sich, Musik im Herzen und eine ungewisse Zukunft vor Augen. Ein Mann geht seinen Weg. Den ging er, aber der Weg, den er gehen wollte, auf dem wandelten vorerst noch andere. Jimmy stand vielmehr auf der Bühne bei diversen prominenten Musikgruppen und in der letzten Reihe. Sachen habe ich da erlebt, das glaubst du gar nicht. Musiker wurden gefeuert, weil sie im Bus zum nächsten Auftritt zu laut gequatscht hatten. Oder weil ihnen der Boss der Truppe noch zu viel Geld schuldete. Nach den Auftritten zogen die anderen Musiker in die Kneipe, um sich vollzuschütten. Oder um mit Mädchen einen drauf zu machen. Jimmy aber blieb sitzen und spielte weiter für sich. Oder mit anderen, wenn sich jemand dazusetzte. Kennst du das? Du pennst in irgendeiner verkommenen Wohnung? Die Ratten flitzen dir übers Gesicht und die Küchenschaben fressen dir das letzte Stück Schokolade weg. Viele, die heute das Maul so aufreißen, sie hätten Jimmy gut gekannt, sollten besser abdampfen. Little Richard, der Oberprotzer des Rock'n'Roll zum Beispiel. Als Jimmy bei ihm spielte und ein bunteres Hemd anhatte als Richard, der Chef, wurde er angebrüllt. Zieh das aus, hier sieht nur einer gut aus und der bin ich. Heute lässt der Typ sich feiern, weil Jimmy ihn mal bei Ginny Ginny begleitet hat. Populärmusik. Popmusik ist heute mehr als eine Cilla Black, die dir Happy Birthday wünscht. Popmusik wird nun langsam zur Kunst und sollte ernst genommen werden. Die Leute, die diese Musik machen, stellen sich uns in ihren Songs selbst und ganz dar. Nicht wie dieser Showbiz-Ernst, nicht das hämmernd wimmernde Vibrato oder das komische Geschluchze, sondern das Bloßstellen einer menschlichen Existenz mit Hilfe der Gitarre oder der Stimme. Curtis Knight hat Jimmy in New York aufgelesen, 64 war das. Knight ist selber Musiker, auch indianischer Abstammung, und er hat über Jimmy ein Buch geschrieben. Natürlich profitierte er von seiner Freundschaft zu Jimmy, aber er meint es gut mit Jimmy, damals in New York, als er ihm auf die Beine half und ihn bei sich spielen ließ. Seht euch die Bilder an von damals. Jimmy ist auf ihnen fröhlich und scheint sorglos. Jimmy und ich, das hielt eigentlich bis zum Schluss. Aber ich muss euch die Sache mit dem Traum erzählen, damals 1965. Ein Traum in Farben, aus denen Jimmys Gesicht auftauchte, entrückt, friedlich, überirdisch. Ich erzählte ihm davon und er sagte, hör zu, Curtis, in 5 Jahren werde ich tot sein. Aber solange ich lebe, werde ich Länder bereisen und meine Mission von Liebe, Frieden und Freiheit zu den Leuten auf der ganzen Welt tragen. Das sagte er damals. Fingerzeichen der Vorsehung. Weshalb die Skepsis? Wir haben damals einen Song draus gemacht. Ballad of Jimmy. Daran hieß es in einer Strophe, als er meine Gitarre zum ersten Mal in die Hand nahm, wusste ich, dass er weiter rumkommen würde. Dass er sich aufmachen würde, seinen Stern zu finden, viele Dinge zu versuchen, weil er bald sterben würde. Die etwas rührselige Ballade erschien, obwohl 1965 auf Band genommen, erst nach Jimmys Tod. Was Wunder, dass man Curtis unterstellte, mit Jimmys Ende noch eine schnelle Mark machen zu wollen, was er natürlich bestritt. Miles Davis hörte Jimmy 1965 in New York. Ich ging in einen Club, um was zu trinken. Da sah ich ihn. Ich spürte sofort sein Genie und seine ungeheuren musikalischen Dimensionen. Er lotete alle Richtungen aus mit seiner Gitarre. Seine Possen auf der Bühne amüsierten mich. Die visuelle Komponente seiner Art gab es damals noch nicht. Nicht mal bei Rockgruppen. Zu unserer Jazzszene war das sowieso ein Riesenkontrast, denn wir waren cool, ganz cool. Jimmy tobte sich damals als Jimmy James mit seinen Blue Flames in den Pinten von Greenwich Village aus. Der Name war nicht sehr originell, nicht? Chess Chandler hatte lange genug bei den Animals Bass gespielt. Als sich die alte Besetzung der Truppe von Amerika mit einer Tournee verabschiedete, hatte sich Chess von Linda, der damaligen Freundin des Stones-Gitarristen Keith Richard, erzählen lassen, dass da ein wilder Typ im Café war, die Leute aufheizen würde. Chess sah ihn sich an, er hatte Manager-Ambitionen und suchte nach Talenten. Dieser Jimmy James spielte seine Klampfe mit den Zähnen. Er sah aus wie eine Mischung aus B.B. King und King Kong. Jimmy wollte ich unbedingt für England haben. Aber er war erst mal misstrauisch und fragte, ob ich Eric Clapton kennen würde. Bringst du mich zu ihm, wenn ich mit dir mitkomme, wollte er wissen. Und ich sagte, wenn Eric dich hören würde, er wäre wild drauf, dich kennenzulernen. Das hat voll gesessen. Er sagte zu. Ich hatte damals übrigens einen Song von Tim Rose aufgetan. Hey Joe heißt der. Und ohne, dass ich Jimmy etwas davon erzählt hatte, spielte er an diesem Abend. Ich habe das sofort als gutes Omen verstanden. Aber ich dachte immer, der Typ ist so ungeheuer gut und läuft sozusagen noch frei rum. Gibt's da nicht irgendeinen Haken? Der Haken war Jimmy selber und er krümmte sich bei Zeiten. Als er nach London kam, hatte Chess gleich ein paar Sessions arrangiert und Jimmy durfte nach Herzenslust kurbeln. Damals waren in England alle auf dem Walker-Brother-Trip. Diese heiligen Typen mit ihrem arroganten Sex-Image, die uns ihre bravourösen Schnulzen in die Hitparaden gossen. Naja, also es war nicht so leicht, jemanden wie Jimmy an die Leute zu bringen. Einen farbigen, mit einer wilden Frisur und verrückten Kleidern. Damals redeten alle vom Swinging London. Aber wenn Jimmy auftauchte, drehte sich alles nach ihm um. Das war gut. Die Leute erregten sich an seinem Äußeren. Jimmy wollte eigentlich was anderes. Wir versuchten heraus, Kapital zu schlagen. Die optische Komponente, verstehst du? Chance Chandler sorgte dafür, dass nur Fotos von Hendrix veröffentlicht wurden, die ihn möglichst böse und hässlich zeigten. Als er nach Europa ging, hatte ich keine Ahnung davon. Er sagte niemandem was. Haute einfach ab, ohne Gruß. Er war eben einfach weg. Aber schließlich hat er doch einen Job bei mir. Wir haben damals das Jimmy in Jimmy mit M.I. geändert. Ein kleiner Trick, ihn auch schriftlich etwas herauszuheben. Jimmy wollte den Star-Ruhm, weil ihm Kraft und Freiheit zu garantieren schien, seine Talente zu nutzen, als Vehikel zur Selbstdarstellung und um ein weites Publikum zu erreichen. Warum ich meine Haare so lang wachsen ließ? Mein Vater hatte sie mir immer ganz runtergeschoren, als ich klein war, und die Leute lachten über mich. Gott, sieht der abgeleckt aus. Chess Chandler organisierte zwei Mitspieler für Jimmy. Den hochsensiblen Bassgitarristen Noel Redding und den unverwüstlichen Supertrommler Mitch Mitchell. Der war robuster und gleichgültiger. Er fand es überdies besser, den zweiten Platz ganz vorn zu haben, als auf dem dritten Rang in der ersten Reihe zu sitzen. Mit Jimmy hatte ich nur Streit, wenn er mir beibringen wollte, was ich auf dem Bass zu spielen hatte. Tempo, Breaks, das geht ja noch. Aber ich wollte mir nicht jeden einzelnen Ton vorschreiben lassen. Das machte mich ungeheuer fuchsig. Aber sonst kamen wir gut klar. Schade nur, dass Jimmy später so in die Elektronik einstieg und alles überarrangierte. Das hat mich genervt. Er wollte den Übersound, aber er hätte einfach bleiben sollen. Dann wäre es perfekt gewesen. Waterfall. Nothing can harm me at all. My worries seem so very small, but my waterfall. I can see my rainbow calling me through the misty breeze of my some people say their dream is for all the lazy-minded fools with nothing else to do. So let them laugh at me. So just as long as I have you to see me through, I have nothing to lose. Long as I have you. Waterfall, don't ever change your ways. Fall with me for a million days, oh my waterfall. Stellen Sie sich das mal vor, keine Mutter, die ihre kleine Tochter mit den niedlichen Apfelbäckchen losgeschickt hatte, um die Monkeys anzukreischen, konnte ahnen, was es noch gab. Drei riesige, krause Löwenzahnköpfe, drei dekadente, anachronistische Wüstlinge. Die Verstärker dröhnten ins Unermessliche auf und dann der Star. Wie Jesus zwischen seinen beiden Dieben, das schwarze Haar, das von seinem Kopf aufragte, ein elektrisches Ungeheuer, das mit seiner Gitarre so irrsinnig leidenschaftliche, intensive Sachen machte, dass jeder leidlich gut erzogene Bürger weggucken musste. Das war dann in Amerika. Zuvor hatte Jimmy mit seiner Gruppe Experience Erfolg in Europa, besonders in England. Chess Chandler, der seine Gitarren verkaufen musste, um Jimmy finanziell auf den Beinen zu halten. Chess hatte seinen Star inzwischen durchgeboxt. Im Beck O'Neills in London trat er auf und verblüffte die Stones, Beatles, Animals, Donovan, die Who, die Cream. Pete Townsend war beeindruckt. Als ich von dem wilden Typen hörte, wollte ich ihn mir ansehen. Jeff Beck kam aus dem Club und sagte wütend, geh mal da rein, der zerkloppt seine Gitarre auf dem Verstärker. Das hat er dir doch abgeguckt. Na, ich rein und ich fand das bestätigt. Auch den Trick mit der Rückkopplung kannte ich schon von mir selber. Du gehst hart mit der Gitarre ran an die Verstärker, drehst auf und dann heult das auf und kreischt wunderschön los. Naja, aber eins wusste ich. So gut wie der da wirst du selbst nie. Clapton und ich gingen dann regelmäßig zu Hendrix, hörten ihm zu, wenn er spielte, und das war der totale Abflug. Er hat uns leicht und frei gemacht. Ich verstehe nicht, warum die Leute so wild auf mich sind. Vor einigen Jahren hätte ich auf der Straße krepieren können und niemand hätte sich drum gekümmert. Jimmy hat den unbeschwerten Pop schwer gemacht. Wie war das mit Cilla Blacks Happy Birthday? Naja. Jimmy hat die Kerzen aus der Torte gerissen und sich damit seine Gitarre bühnenwirksam angeguckelt. Meine Axt, nannte er sie und taute damit in die richtigen Winkel. Dylan mag ich sehr. Vieles von dem, was er macht. Als ich ihn das erste Mal hörte, dachte ich, du musst so einen Typen bewundern, der es wagt, so schrecklich falsch zu singen. Aber dann habe ich auch seinen Text gehört. Das alles hat nur Sinn, wenn man den Superstar Jimi Hendrix als großen klassischen Virtuosen akzeptiert. Er posiert wie Franz Liszt. Er schafft donnernde Höhepunkte wie Beethoven. Er nutzt alle nur denkbaren Klangfarben und Effekte der Gitarre, wie es Stravinsky mit anderen Instrumenten tat. Als wir vor dem Abflug nach London auf Jimmys Papiere warten mussten, habe ich ihm etwas zu lesen gegeben, Science Fiction. Ich stehe auf sowas. Und ich glaube, es hat auf Jimmy Eindruck gemacht. Ich möchte der Erste sein, der über die Blues-Szene auf der Venus berichtet. Ich habe deine Texte nicht immer verstanden. Ich habe mich um die geschäftliche Seite der Sache gekümmert. Er hat viel geschrieben, ich erinnere mich. Auch im Flugzeug hat er oft rumgekritzelt. Was für Schlagzeilen, als Jimmy in London ein Haus bezog, in dem mal Georg Friedrich Händel gewohnt hatte. Einmal bin ich von der Bühne gefallen. Ich wollte wieder rauf, aber die Leute haben mich festgehalten. Dann habe ich erstmal meine Gitarre hochgeworfen. Die ist dabei natürlich zu Bruch gegangen. Als ich dann doch wieder oben stand, habe ich sie eben ganz zerkloppt. Das Publikum fand das schon sehr stark. Die Idee, seine Gitarre zu zerkloppen und das mit der Rückkopplung, das hat er nun wirklich nicht von Pete Townsend. Jimmy kannte doch nur einen englischen Musiker und das war Clapton. Er befriedigte erotische Wünsche. Er machte Liebe mit seiner Gitarre, mit der Glut und Inbrunst und der Fantasie eines Chuck Berry und eines Casanova. Was mich ärgert, dass die Leute immer so viel optische Sachen von mir verlangen. Ich bin doch kein visueller Typ. Und wenn ich nicht mit dieser Tour komme, verstehst du, dann sagen die, ich bin lahm und langweilig. Aber ich kann auf der Bühne nur was abziehen, wenn mir danach ist. Als Jimmy das erste Mal diese Feuershow auf der Bühne machen sollte, hatten wir seine Klampfe mit Heizöl begossen. Dann lag er auf dem Rücken, hatte die Streichhölzer in den Pfoten und schrubbte damit herum. Aber die Dinger gingen nicht gleich an. Das war nicht unkomisch. Den Höhepunkt seiner Sexshow, den gab es wirklich. Was Mick Jagger und die anderen immer nur andeuteten, den Orgasmus, bei Jimmy war er mit im Programm. Das war, wenn die Gitarre brannte. Als wir merkten, wie das Publikum auf die verrückte Show reagierte, behielten wir das bei. Eigentlich sollte es gar nicht so verrückt bleiben, aber die Fanzeitschriften stiegen total drauf ein und wir hatten einen Haufen Schlagzeilen. Seine Show weckt die dunklen Teile im Innern, die in Explosionen herausbrechen, wenn sie in der Menge losgelassen werden. Na und? Hast du da was zu befürchten? Die Jimi Hendrix Experience fetzte sich in die Hitparaden mit der peitschenden Gitarre, die jeder wohligen Terz auswich und die jeden Ton nur von ganz schräg anpeilte. Aber was heißt Gitarre? Von Jimmys linker Hand geschlagen, von seinen Zähnen angerissen, wird sie zur Orgel. Sie trompetet, wimmert oder quäkt renitent im Klangbereich verzickter Oboen. Dazu Mitchells Schlagbatterien, mit denen er Himmel und Hölle herbeifeuert, und Noel Reddings quälend agiler Bass. Dann seine Stimme. Eigentlich war es Sprechgesang. Das hatte ihm ja bei Dylan so imponiert. Er hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er nicht singen konnte. Er rührte grob und er knurrte in Zärtlichkeit und immer klang es nach Mülltonne. Aber was für eine Mülltonne? Sex, Gewalt, das war seine Show. Wir leben doch in einer fiesen Welt. Da sollten Leute, die Musik machen, unter besonderen Schutz gestellt werden. Ich weiß nicht, wie ich das näher beschreiben soll, aber man sollte drüber nachdenken. Ein beschützter Jimi Hendrix wäre immer nur ein James Marshall Hendrix geblieben. Ein sozial abgesichertes Genie? Kann sowas geben? Also musste Jimmy sterben. Dass ein Schwarzer Rockmusik machte, das war neu. Eigentlich war ihm der reine Blues vorgeschrieben oder der wilde Soul eines James Brown. Jazz hätte er machen sollen, das wäre vernünftig gewesen. War Jimmy wirklich ein Schwarzer? Amerika. Der verlorene Sohn kehrte wieder heim. Was ihn erwartete, waren Spitzengagen und verschlossene Hotelzimmer. Sowas wie den lässt man nicht übernachten. Monterey, Juni 1967. Eine Symphonie mit Superstars der Rockzeit. Und Jimmy war der Paukenschlag. Paul McCartney hatte sich für ihn eingesetzt. Ohne Hendrix kein Monterey, hat er gesagt. Brian Jones von den Rolling Stones flog extra rüber, um Jimmy anzusagen. Die beiden mochten sich sehr. In Amerika legen sie den Haufen Kohlen auf den Tisch. Diese knallharten Typen glauben ans Geld. Und ansonsten gar nichts. Auch Seattle, seine Heimatstadt, besuchte er und durfte für ihn ja viel zu früh, morgens um 8, mit den Schulkindern Musik machen. Jimmy war gewissen Leuten in USA durchaus noch im Wort. Er hatte einen Plattenvertrag laufen und ein Managementabkommen mit einem gewissen Mike Jeffery, der unter Hendrix Bekannten so verhasst war, dass niemand genau wusste, wie sich der Typ wirklich schrieb. Jeffery oder Jeffries. Seinen alten Freund Curtis Knight traf er auch wieder. Der war ihm nicht gram, sondern vergab seinem Ex-Schützling, der sich klammheimlich aus dem Staube gemacht hatte, großzügig und väterlich. Monterey war ein Riesenerfolg für Jimmy und sein Durchbruch in den Staaten. Aber es gab Leute, die sahen es nicht so gern, dass ein Farbiger ein Hippie-Publikum aufregte, das zu 90% aus Weißen bestand. Andere sagen, das sei die Emanzipation schwarzer Rockmusik gegenüber den Weißen gewesen. Aber wisst ihr noch, wie Jimmy in Woodstock die amerikanische Nationalhymne zerfetzte? Das war die stärkste Parodie der Rockgeschichte. Jimmy ließ die Granaten von Vietnam in die feierliche Melodie einballern. Er ließ Amerika heulen in dieser Musik. Die 400.000 Leute in Woodstock waren kein neuer Nürnberger Parteitag. Hier spielte jeder sein eigenes Spiel. Ich bin glücklich. Es wird gut. Als amerikanische Polizisten auf waffenlose Studenten schossen und es Tote gab, hat Jimmy das mit seiner Gitarre registriert. Jimmy durfte oder musste besser gesagt für die Presse den Buhmann spielen. Man war glücklich, als er in Schweden ein Hotelzimmer zertrümmerte. Da sieht man es mal wieder. Und in Kanada fand man Rauschgift in seinem Koffer. Klar, du, in Kanada hatte ich Angst, dass sie mich nach meiner Verhaftung wegen Rauschgift nicht zum Konzert lassen würden. Aber das Konzert war ausverkauft. Und da fiel denen ein, dass ihnen ein Haufen Steuern durch die Lappen gehen würde. Da ließen sie mich lieber auftreten. Fangen wir einen Fuchs, sperr ihn ein aus Jux und lass ihn wieder frei. Mike Jeffery? Naja, der hatte ein paar ganz gute Ideen als Manager. Sicher, aber als Jimmy in Montreal wegen der Dope-Geschichte in der Tinte saß, war Mike gemütlich auf Hawaii. Eigentlich hätte er bei Jimmy Händchen halten müssen. Bei Curtis Knight konnte sich Jimmy aussprechen, sagt Curtis Knight. Jimmy begann den Leuten zu misstrauen, die seine Sache geschäftlich vertraten, obwohl er einsah, dass sie eine Menge für ihn getan hatten. Aber genauso hat er auch eingesehen, dass er eine Menge für sie getan hatte. Sein Problem war, dass die Leute immer die alten Sachen hören wollen. Hey Joe und so. Das machte ihn stocksauer und er sagte, ich bin noch keine Musikboxmann. Die Sache mit den Zähnen, das kam so. Ich spielte in der Stadt in Tennessee ganz früher mal. Da musst du mit den Zähnen Gitarre spielen oder sie schießen dich von der Bühne. Da liegen überall auf der Bühne Zahnsplitter rum, ehrlich. Hat es eigentlich was zu bedeuten, dass Jimmys Platten in Amerika mit dem Label von Frank Sinatras Firma erschienen sind? Nachdem sich Chess Chandler von Jimmy verabschiedete, hat er die Lust auf gute Musik verloren. Jetzt managt er Slade. Das ist aggressiver Bubblegum. Zum Hotten. Nach der Schule. Nimm doch mal Presley. Der hat doch genug Fans. Das Einzige, was bei ihm Fortschritte macht, ist das Bankkonto, nicht? Aber mein Trip ist das nicht. Niemand, der stets mit Musik rumexperimentiert, macht das große Geld. Aber er bekommt wenigstens den Beifall von der richtigen Seite. Hendrix schrieb starke Songs. Er machte sich so wild darüber her, dass er seine eigene Qualität damit halb umbrachte. Er war hypnotisch, er war wüst und sexy, er war ein hässlicher Kerl. Und er war wahnsinnig charmant. Ich bin nicht sicher, ob wir Hendrix überhaupt schon richtig begriffen haben. Er war ein musikalischer Gigant, der nie jemanden traf, der ihm ebenbürtig war. Und so war er, wie alle großen Männer, allein. Ich glaube nicht, dass meine Texte sehr gescheit sind. Ich will nur, dass die Leute Musik und Text als Einheit betrachten. Aber wenn du nur über den Text ausflippst und die Musik nicht mehr beachtest, finde ich nicht, dass das dann ein sehr guter Song ist. Wenn er gut war, klatschte alles begeistert. War er nicht ganz so gut, klatschte man trotzdem. Sein Ehrgeiz konnte diese Erkenntnis nun nicht gerade befeuern. Sicher, manche hassen seine Musik. Aber sie wird dich niemals langweilen oder dich gleichgültig lassen. Als sich die Aufregung um den Showstar Jimmy etwas beruhigt hatte, kapierten die Leute, dass das Ganze ja was mit Musik zu tun hatte. Jimmy hat alles mitgemacht, was ich nur anwollte. Alles. Mann, aber das musst du, wenn du ein kreativer Künstler sein willst. Frau und Kind, Mann und Frau, die einzige Liebe ist die Liebe zum Leben. Was dieser Mann seine Gitarre antut, sollte ihm eine Verhaftung wegen Sittlichkeitsverbrechens einbringen. Dylan hat gesagt, aufzufallen, es kann eine Last sein. Jesus wurde ans Kreuz genagelt, weil man auf ihn aufmerksam wurde. Religion? Naja, die Musik ist meine Religion. Politik? Alles, was ich darüber weiß, ist das, was in den Zeitungen steht. Ich kümmere mich da nicht so drum, solange die Bombe nicht eher fällt, als dass ich genug Geld gemacht habe. Diese Black Panther-Geschichten, Jimmy Hasta alles organisierte. Klar, er war stolz darauf, Neger zu sein, aber daraus eine Weltanschauung zu machen, das lag ihm nicht. Der Martin Luther King Stiftung hat Jimmy mal $5,000 geschickt. Chance Chandler, Jimmys Manager in England, hatte die Reibereien mit seinem Kollegen Mike Jeffery satt bekommen. Die Disziplinlosigkeit, die er bei Jimmy feststellte, zermürbte ihn zudem. Er ließ sich auszahlen und verließ Hendrix. Das Trio Experience löste sich Anfang 1969 auf. Es wurde für Jimmy ein schlimmes Jahr, voller Unrast, Depressionen und voller Suche nach dem Neuen, was er für sich erhoffte. Bei dem kapierten sogar die kleinen Mädchen, was los war. Die Teenies, die ein bisschen Bubblegum konsumieren wollten. Erste Schicht, ein edler Wilder. Zweite Schicht, ein LSD-Freak aus San Francisco. Dritte Schicht, ein Dandy aus Swinging London. Was konnte da noch schief gehen? Du erinnerst dich an die Städte nur durch die Bräute. Wenn die Blonde mit der Mutter mal kommt, dann bist du in San Francisco. Wir mussten ihm die Frauen oft vom Leibe halten. Die legten sich einfach in sein Bett. So, nun mach mal was dagegen. Wenn er Colette anrief, sie soll doch mal rüberkommen, dann rief die gleich Stella an. Stella wiederum setzte sich mit Devin in Verbindung und die brachte auch noch eine Freundin mit. Sie schlugen Jimmy die Tür ein und schleppten ihn auf ein Fest. Das gab unheimlich viel Spaß und manchmal wurde es der absolute Horror. Er sagte, Groupies seien die Jünger einer Religion, die Musik heißt. Der folgen sie, wohin die immer geht. Und sie sind in ihrer Anbetung großzügiger und ehrenhafter als die hohen, mächtigen Pfeiler der Moral in unserer sogenannten Gesellschaft. Denn diese Gesellschaft, sagt Jimmy, ist blind für die Grundphilosophie des Lebens. Liebe, Freiheit und Frieden. Sein Problem war, sich von dem Nagel zu lösen, an dem er sich aufgehängt hatte. Er war kein Unschuldsengel und er war kein Idiot. Aber er war auf die wechselnden Wertvorstellungen und das Irreale in der Popwelt ungenügend vorbereitet. Aus der Carnegie Hall wurde er verbannt. Seine Show war zu obszön. Alexis Corner, komm, erzähl uns was von Jimi Hendrix. Er konnte anonym werden. Er konnte so groß werden auf einer Bühne, dass er anonym wurde. Und ein unglaublicher Drang. Man konnte es nicht erklären. Es war nicht nur ein Drang, Musik zu machen. Es war nicht nur ein Drang, Mensch zu sein. Es war ein Drang, irgendwie sich zu transformieren auf einer Bühne, sodass er überhaupt nur Musik war, selbst. Und das haben sehr wenige. Und dafür ist für mich einfach Hendrix einer der größten von alle Blues- oder Jazzgitarristen, den ich überhaupt gehört habe. Und Sänger. Ich fand ihn einen sehr starken Sänger. Man spricht viel zu leicht von seiner Gitarre und viel zu wenig von seinem Gesang. Jimmy schmiss das Geld zum Fenster raus. In Los Angeles schenkte er zwei Mädchen $3,000, damit die einkaufen gehen konnten. Er kaufte sich einen sündhaft teuren Sportwagen, fuhr ihn zu Schrott und kaufte sich gleich wieder einen neuen. Er kaufte sich 9 Gitarren auf einmal, um sie innerhalb einer Woche auf der Bühne zu zerkloppen. Der Sinn für Proportion war ihm abhandengekommen. Wir müssen alle zusammen Musik machen. Das ist es doch, worauf jeder will, das verstehst du? Irgendwie Töne von sich geben. Irgendwann erkannte er, dass er eigentlich viel Geld verdiente. $100,000 für eine Dreiviertelstunde war nicht schlecht. 50% für ihn, 25% müssten sich die Musiker teilen und 25% bekam der Manager. Hört auf mit Managern. Die stehen am Ende immer besser da als ihre Musiker. Jeffrey war ein knallharter Typ, mit dem Jimmy anstehen musste, um was außer der Reihe zu bekommen. Jedenfalls anfangs. Wenn ich wieder in den Staaten bin, muss ich meine Finanzen regeln. Muss mit meinem Anwalt sprechen. Die sollen Jeffrey auszahlen, kostet es, was es wolle. Ich hab satt, mich von diesen Geiern aussaugen zu lassen. Als nach Jimmys Tod die Vertragsdinge gerichtlich geklärt werden sollten, kam Jeffrey vor dem Termin bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Seht euch doch mal die Fotos genauer an. Jimmy hatte den Kopf immer etwas zu tief zwischen den Schultern. Ein naives Bündel Energie und Verzweiflung. Wisst ihr denn immer noch nicht, dass Aggression Unsicherheit bedeutet? Das machte ihn menschlich. Ja, ich mag Strauss und Wagner. Diese Typen waren gut, deren Musik müsst ihr im Hintergrund haben. Eine Big Band will ich, weißt du, ich meine nicht 14 Geigen oder 3 Harfen. Nein, ich will kompetente Musiker, für die ich was schreiben kann. Und mit dieser Musik wollen wir Bilder von der Erde und vom Kosmos entwerfen und die Zuhörer sollen mit uns reisen. Sein Traumstudio, Electric Ladyland in Greenwich Village, wurde noch fertig. Als Jimmy es einweihte, gab es ein Riesenfest. Hier sollte jeder kreative Musiker experimentieren dürfen. Er wurde unter Wert verkauft. Die Leute sagten, Mensch, ist der gut. Aber sie hatten keine Ahnung. Keine Ahnung, sage ich dir. Sie kapierten nichts. Vielleicht werden wir 20 Jahre später das alles begreifen. Du, er war einfach grenzenlos. Wie ungerecht, dass Hendrix gestorben ist. Andere Popstars müssen ja auch alt werden und reich und fett und glanzlos. Ich hätte gern einen alten Hendrix erlebt, damit ich nicht allein alt sein muss. Der Begriff Popstar ist durch ihn ganz und für immer definiert worden. Mit allen Höhen, Tiefen, Untiefen, Seichtigkeiten. Mit seiner Unermesslichkeit des Augenblicks, mit der quälenden Dauer der Verzweiflung, mit dem Stundenglück, mit der Kluft zwischen Persönlichkeit und Image, mit all der Korruption und der Konsequenz eigener Maßlosigkeit, mit der euphorischen Agonie. Im Nachlass finden sich 800 Tonbänder, die es gestatten, Jimi Hendrix noch lange Zeit genüsslich zu verhökern. Aber Alan Douglas, damit befasst, ist in seinem Shaggy Dog Studio in Stockbridge, Massachusetts, ein ehrenwerter Mann. Sein letztes Konzert in den USA gab er in Seattle im Juli 1970. Klar, dass es dabei regnen musste. Der Himmel weinte. That's Showbiz. Ich hörte in New York davon, dass Jimmy tot sei. Ein Freund rief mich an und sagte, Noel, einer, den du gut kennst, ist gestorben. Wer denn? Fragte ich. Und da hörte ich Jimmy. Da bin ich losgezogen und habe mich volllaufen lassen. Lassen wir das spekulieren. Ob es Selbstmord war oder nicht. Sein Job war Selbstmord. Das genügt. Er starb bei seiner Freundin Monika in London. Kurz vorher hat er eigentlich wieder die Kurve gekriegt. Sein letztes Album, Cry of Love, war fantastisch. Mit neuem Schwung, voller Spannung und Feeling. Aber die finanzielle Seite seines Jobs macht ihn fertig. Das Hickhack mit dem Management. Er wollte Chess Chandler wieder haben. Aber dazu kam es nicht mehr. Beim Iron Flight Festival stand ich auf der Bühne hinter ihm. Ich konnte ihm genau zusehen. Ganz plötzlich hatte ich eine Vision. Ganz intensiv, es war schrecklich. Es war wie ein überirdischer Elektroschock. Er würde sterben. Ich konnte es überall im Körper spüren. Ich war mir ganz sicher. Jimmy schien verzweifelt, um Hilfe zu schreien. Ein Schrei, lautlos in Agonie und Schmerz. Und ich wusste, er würde sterben. Ich wollte helfen, ihn wegzerren, wegbringen von hier. Von den abgetürmten Leuten mit den schlechten Vibes. Aber ich wusste, wie machtlos ich war und wie schwach. Ich sah nur und konnte nicht handeln. Ich sah nur und konnte nicht handeln. Ich wusste es, glaub mir. Es gibt so etwas. Er würde sterben. Er war gefangen. Wir standen dabei und keiner konnte ihm helfen. Glaub mir. Er war ein Freund, aber er war ein Superstar. Und wir waren unbedeutende Leute. Dann sah er mich an. Er hat meinen Blick gespürt und mich verstanden. Es war ein Augenblick der Wahrheit. Kein Hallo, kein Wort, das fällt. Wir sahen uns nur an. Und wir waren unbedeutende Leute. Er hat oft vom Tod gesprochen und dass man seine alten Klamotten anziehen sollte, um auf seinem Grab zu tanzen. Er verstand das Leben zu genießen, aber ihm war klar, dass er nicht alt werden würde. Dass man Jimmy in Seattle begraben hat, das war eine schlimme Sache. Er sagte mal, wenn ich mal gehen muss, begrab mich nicht in Seattle. Es ist dort zu kalt und zu muffig. In London, an der Themse, wollte er liegen. Seine weiße Fender-Gitarre, die er am meisten liebte, hat man ihm beigegeben. Die Familie Hendrix wollte keine Musik am Grab und so brauchte Miles Davis seine Trompete nicht auszupacken. Das klingt wieder so verflucht symbolisch. Das Ende? Ein paar wilde Sessions mit Eric Burdon, irgendwo in London. Ein paar Orgien, ein paar Frauen, Depressionen, Kater, Chaos, Freunde, die hilflos sind. Und ein Epitaph, ein letztes Wort von ihm. Durch den Zynismus des Augenblicks nur auf eine leblose Speichermaschine am Telefon des Chess Chandler gesprochen. Verdammt, ich brauche Hilfe, Mann. Man hat ihn von jener Baptistenkirche aus ins Grab getragen, die er seinem Kinderschwur getreu niemals wieder... Ach, lassen wir das. Verdammt, ich brauche Hilfe, Mann. War er vielleicht nur krank? Ich betete, dass ein Wunder geschehen möge. Ich wollte einen Arzt rufen, aber ich ließ es bleiben. Jimmy hasste unerwünschte Publicity. Und dann sah ich, dass 9 Schlaftabletten fehlten. Ich rief Freunde an, wollte wissen, was ich tun sollte. Und die sagten, ich müsste sofort einen Arzt rufen. Ganz gleich, was Jimmy dann sagen würde. Die Todesursache steht einwandfrei fest. James Marshall Hendrix, geboren am 27. November 1942 in Seattle im Staat Washington, USA, starb am 18. September 1970 in London an Erstickung infolge Einatmens von Erbrochenem nach einer Barbituratvergiftung. Es waren keine Hinweise auf Drogeneinnahme erkennbar. Die Arme wiesen keine Nadelstiche auf. Und seine letzte Botschaft, sein Gedicht für seine Freunde? Vergiss das, es kotzt mich an. Vielleicht kommt das nochmal als Platte heraus. Kommt schon, wir feiern noch ein bisschen. Jimmys Grabstein wurde bald darauf gestohlen. Die Eltern hatten kein Geld, einen neuen aufzustellen. Tut es weh, die Gitarre mit den Zähnen zu spielen, wollt ihr wissen? Nein, sagte ich. Ich muss mir die Zähne nur dreimal am Tag putzen. Er war ein Genie, das vom Markt gefressen wurde. Mach dir das bloß nicht so einfach. Mit 7 Jahren hat er seine erste Gitarre bekommen. Die erste elektrische mit 12. Woodstock war eigentlich nur Hendrix. Er schrie die Gefühle von 400.000 Leuten mit seiner Gitarre heraus. Nicht die weichen oder harten Drogen machen die Musiker fertig. Das Herumreisen ist das, was sie so schaffen. Dass ich heute nicht lebe. Schön, dich wiederzusehen. Ich bin so einsam, schrecklich einsam. Ich bring das alles nicht. Hast du gehört, Baby? Eine Menge Leute kommen, Kommunikation ist die Sache. Mir ist es scheißegal, ob deine Haare lang oder kurz sind, Mädchen. Ich sage, komm raus aus deinem Grab, komm. Die tanzen alle in den Straßen. Mach doch, wie du es gern hast und halt dich nicht zurück. Schau in den Tag und vergiss das, was war. Komm, vorwärts, Baby, vorwärts, vorwärts. Hallo, mein Freund, wie gut, dich wiederzusehen. Ich war so allein und ich bring das alles nicht. Servants too. Ich bin auf dem Weg heim zu dir. Aber mir ist wirr im Kopf und ich schaue in den Spiegel. Sicher will ich sein, dass mein Freund bei mir ist. Du weißt noch gut, dass ich keinen Kaffee mag und so füllst du meine Tasse mit Sand. Ich denke, du bist mein Freund. Aber mein Schatten war schon vor dir da. Klein war, die Leute lachten über mich, Gott sei Dank. Jeff Chandler organisierte zwei Mitspieler für den hochsensiblen Bassgitarristen Noel Redding. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. Is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Die Monkeys anzukreischen konnte an, was es noch gab. Drei riesige krause Löwenzahnen, drei dekadente alarmistische Verstärker My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a, yeah, I'm old as love. Yeah, yeah. The answer is, he knows everything. Und die Spaßmacher haben sich schlafen gelegt. Du hörst, wie sich die Fröhlichkeit in den Gassen davonprollt. Fußspuren im rötlichen Glanz und der Wind flüstert, Mary. Traurig kehrt der Besen zerbrochener Erinnerungen zusammen. Irgendwo weint eine Königin. Irgendwo ist ein König einsam. Und der Wind ruft, Mary. Morgen werden die Ampeln an den Kreuzungen in den Farben der Einsamkeit leuchten. Und ihr leerer Abglanz fällt auf mein Bett. Die kleine Insel versinkt stromabwärts, weil das Leben um ihr erlischt und der Wind schreit, Mary. Wird der Wind sich jemals erinnern an die Namen, die er einst verweht? Und auf seinen Krücken uralt und weise flüsterte, nein, damit ist es zu Ende. Und der Wind schreit, Mary. Noch kein visueller Typ. Wenn ich nicht mit dieser Tour komme, verstehst du, dann sagen die, ich bin lahm und langweilig. Aber ich kann auf der Bühne nur was abziehen, wenn mir danach. Als schien das erste Mal diese Feierschaft der Bühne. Fürchterliche Last liegt mir auf der Seele. Ich weiß, was ich will, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Süßes Gefühl tropft mir von den Fingern. Meine Seele wird erdrückt. Den Höhepunkt seiner Sexy-Show, den gab es wirklich. Dass Mick Jagger und die anderen immer nur andeuteten, den Orgasmus, weil Jimmy war mit dem Programm, das war, wenn die Gitarre brannte. Als wir merkten, wie das Publikum auf die verrückte Show reagierte, zickter Oboen. Dazu Mitchells Schlagbatterien, mit denen er Himmel und Hölle herbeifeuert, und Noel Reddings, der hinter Gitarre bass. Mary schrie der Wind von Olaf Leitner über das Leben der Musikerlegende Jimi Hendrix, gesendet im RIAS am 21. August 1980.